Block jeder Schuss ein Treffer. Mein Job, Pfeffer, Fulltime-Rapper. In Studio gehen, Beats picken, schreiben, Parts einspitten. Für die Kids ist das ein Arzneimittel. Ich bringe den Kult-Baba-Sound. Andere Rapper schneiden sich jetzt ihre Pulsar dann auf. Denn ich steig in Benz, lass die Reifen brennen, Brudi. Bei dir läuft, aber bei mir rennt. Alles, was ich anfass, glänzt auf einmal golden. Und alles, was ich rappe, ist, was Fans auf einmal wollen. Also gib es zu, du hast gehört von meinem Album. Gehört, was Rebel dieses Jahr zerstört mit seinem Album. Mit Banger rebellieren reißt der radikal die Welt an sich. Tut mir leid für diese radikale Weltansicht. Schon bald der Dritter, Fünfter, mein Album erscheint und fick dann Mütter. Rap Rebel is he.